Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 47. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann endlich wieder fit und gesund, fit wie ein Tonschuh. Hier ist der Mann, der schon alle 24 Türchen von seinem Adventskalender geöffnet hat. Hier ist René, hi. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir zur 47. Ausgabe an diesem wunderschönen 2. Dezember 2020. Schön, dass du wieder da bist, René. Schön, wieder mit dabei zu sein. Ja. Und schön, dass wir nicht alleine sind, denn auch wieder heute mit dabei der Experte für einsame Familienfeiern über Weihnachten. Hallo Marc. Hallo René, hallo Stefan, schön wieder bei euch zu sein. Ja, das geht uns doch genauso. Das Trio ist wieder komplott anwesend. Genau. Das Trio ist komplott. Genau, richtig. Ja, toll, toll, toll. Ja, wie gesagt, es ist Dezember, es ist die Vorweihnachtszeit schon. Irre, oder? Ja, wir haben schon das zweite Türchen vom Adventskalender heute aufgemacht. Okay, René, alle 24, aber gut, das kennen wir ja. Aber das war wirklich schon ganz surreal heute. Es ist mir wirklich gewahr geworden, mein Gott, das war jetzt schon das zweite Türchen. Noch dreimal schlafen und dann ist Weihnachten und einmal um die eigene Achse gedreht. Na, erstmal kommt Nikolaus. Ganz so schnell geht das wohl nicht, ja. Ich habe übrigens tatsächlich schon drei Türchen aufgemacht, versehentlich. Denn wir haben dieses Jahr wieder ein Exit-Game oder Escape Room Weihnachtskalender. Und da muss man erraten, welche Tür aufzumachen ist. Und der Hinweis für die erste Tür führt mich dann komplett auf die falsche schon. Aber ab jetzt läuft es. Also die nächsten beiden Türen waren jetzt einfach. Und was ist da drin? Das ist immer ganz cool. Du machst ein Türchen auf und dann ist da ein Rätsel drin. Also das Thema, was wir jetzt haben, ist U-Boot, ne? Und ich weiß noch nicht, was das Ziel ist. Auf jeden Fall ist da ein Kärtchen drin und auf dem Kärtchen steht dann drauf, das nächste Türchen. Oder das ist so eine Geschichte gebettet, irgendwie was so in die Richtung, alles klar, jetzt ziehen wir los, Tauchrüstung ist an, so, und wir machen uns auf den Weg. Und jetzt musst du rausfinden, was ist denn die nächste Tür? Und dann hast du eben so irgendwelche Hinweise drin, die dich darauf bringen. Und dann musst du den Kalender ganz genau angucken, dann sind so ein paar versteckte Hinweise an den Seiten des Kalenders, ne? Und so findest du dann eben raus, was die nächste Tür ist. Wow. Mhm. Ja, ich habe einen klassischen Weihnachtskalender mit Schokolade und ich habe euch ja auch schon gezeigt, meine Pillen. Ich habe vom Blutspenden habe ich so eine Pseudo-Tabletten. Ach so, 24 Tabletten durchnummeriert. 24 Tabletten, genau. Schokolinsen, habe ich das richtig gesehen? Richtig, das sind Schokolinsen und hinten sind Nummern drauf und darfst natürlich nur an jedem Tag eine essen. Eieiei. Das wird auch bestimmt von irgendjemandem kontrolliert, dass jeden Tag nur eine ist. Bei der nächsten Blutspende. Ja. Stefan wundert sich, dass am 10. Dezember schon vorbei ist. Bei mir ist es auch mit dem Adventskalender mäßig mit einer Spannung versehen, weil es das einer dieser jetzt seit 2-3 Jahren in Mode gekommenen Adventskalender, die zwar auch ganz klassisch und mit Schokolade gefüllt sind, aber hinter einem Türchen verbirgt sich ein Gutschein für einen hier nicht genannten Lebensmitteldiscounter. Und möglicherweise beschränkt sich dieser Gutschein eben nicht auf das Mindestmaß von, glaube ich, 5 €, sondern vielleicht können wir dieses Jahr mal 250 € Einkaufswertgutschein dort ergattern. Mhm. Und ansonsten Schoki. Hat da nicht einer mal so viel Kohle gemacht mit so einem C&A-Weihnachtskalender, wo auch Gutscheine drin waren? Und der hat ganz viele gekauft. Der hat das Gutscheingeld immer wieder reinvestiert und hatte nachher irgendwie hunderte Euro Gutscheine für Klamotten. Also der hat das System irgendwie gesprengt. Stark. Gab's da so einen Typen? Sagt mir jetzt nichts. Ja, und ich habe gesehen, Weihnachtskalender von Rolex. Mit Uhren drin? Ja, 1,25 Millionen Euro. Na, ist gut. Vielleicht im nächsten Jahr. Dieses Jahr ist es ja schon zu spät. Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil ich persönlich finde, also so ein Schokoladen-Adventskalender, da sind 24 Stück Schokolade drin. Und wenn du jetzt von bestimmten Marken die holst, die kosten richtig viel. Warum Warum kauft man nicht einfach 10 Tafeln Schokolade? Man hat schon rausgefunden, dass das teilweise echter Beschiss ist. Also ich möchte auch keine Namen nennen, aber es sind sehr große, bekannte Firmen, die ihre Schokolade in Pappe verpacken oder in Plastik im schlimmsten Fall sogar und das Ganze dann verkaufen für mehr als das Doppelte, was du für das Einzelzeug kaufen bezahlen würdest. Ja. Habe ich einen Fernsehbericht drüber gesehen, war ich sehr, sehr negativ überrascht. Ja. Desillusioniert. Aber es gibt immer genug Leute, die es kaufen. Also ja. Muss man ja auch sagen. Ne? Nichts ist so bekloppt, dass nicht irgendjemand kommt und sagt, oh ja, das möchte ich haben. Genau. Ja, und man sagt immer, jeden Tag steht irgendein Blöder auf. Ne? Ja. So sieht's aus. Ja, Weihnachten. Wart ihr auf dem Weihnachtsmarkt schon? Ja, guter Punkt. Weihnachtsmarkt. Wie läuft das dieses Jahr? War schon jemand auf dem Weihnachtsmarkt? Ich war noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt und nach allem, was ich gehört habe, wird es so richtig Weihnachtsmarkt auch gar nicht geben. Aber es gibt ein paar ganz interessante Konzepte, wie zum Beispiel in Charlottenburg, Westberlin, auf dem Breitscheidplatz. Dort gibt es ja immer recht viele Buden, dicht an dicht, mit sehr, sehr vielen Menschen dazwischen. Und dort hat man die Sache jetzt irgendwie entzerrt. Und zwar gibt es dann nur alle paar Meter irgendwie einen Stand, also vielleicht maximal die Hälfte der Stände. Und damit sich die Leute eben Corona-gerecht aus dem Weg gehen können. Den möchte ich auch tatsächlich dieses Jahr noch besuchen. Vielleicht würde ich auch noch den Kreuzberger Glühweinspaziergang machen. Habt ihr davon schon gehört, aus Filmfunk und Fernsehen? Handelt es sich wohl um einige Straßen in Kreuzberg, wo eben einschlägige Restaurants quasi wieder geöffnet haben, um dann außer Haus Glühwein zu verkaufen. Andere haben dann quasi nur die Tür aufgemacht, dann gehst du da hin und sagst, hättest gerne einen Glühwein, dann kriegst du den eben in so einem normalen To-Go-Becher und sollst dann damit umgehend weiterziehen und Platz machen für die nächsten potenziellen Gäste. Allerdings gab es dabei auch schon Ungemach. Sprich, die Leute haben festgestellt, oh, das ist ein schöner Glühwein, das ist ja ganz lecker. Komm, wir bleiben mal gerade hier so in der Nähe stehen, unterhalten uns noch nett. Vielleicht möchten wir ja noch einen zweiten haben. Und bäm, wusch, kawum, zack. Ihr wisst, was ich sagen will. Auf einmal gab es dann dort irgendwie doch eine Menschenmenge, was man eigentlich ja vermeiden wollte. Ich wollte gerade sagen, da man macht doch schon mittlerweile das Beste aus der Situation. Ne? Also diese Budengeschichte da mit großem Abstand, diese Glühweintour, klingt doch alles ganz gut. Also da siehst du, aus der Not heraus entstehen da wahrscheinlich ein paar neue Dinge. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich durch Corona auch ein bisschen entspannter in den Geschäften geworden. Also gerade wenn du jetzt im Läden nur noch zu dritt stehst, das ist schon ganz angenehm. Blöd für die, die draußen stehen müssen, gerade bei dem Wetter, aber. Naja, wir haben ja seit Dezember gibt es ja verschärfte Regeln, also zum Beispiel offiziell auch Verbot von Weihnachtsmärkten, ne? Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon erzählt hatte, am Potsdamer Platz wurde ja die Eisbahn, die berühmte, aufgebaut und die wurde jetzt natürlich wieder abgebaut. Ja, die hatten schon rechtzeitig angefangen, aber es ist schon trist, wenn man so, weiß ich nicht, so Alexanderplatz ist, wo sonst immer Buden sind, da ist leer, da ist nichts los am Wochenende, also ja, da kommt nicht so richtig Weihnachtsstimmung auf, aber ich glaube, ja, ich werde auch den Breitscheidplatz mal anfahren, denke ich demnächst. Der Breitscheidplatz, muss ich noch dazu sagen, wir erinnern uns an die tragische Geschichte, die da vor ein paar Jahren passiert ist, auch auf einem Weihnachtsmarkt. Ne? Wenn ihr da seid, könnt ihr sogar das Mahnmal sehen. Ne? Ich weiß nicht, Stefan und Marc, ob ihr das schon gesehen habt. Ja, ja. Ein Goldsplitter oder ein Goldriss in der Straße, der an dieses nicht so schöne Ereignis, wann war das gewesen? 2016? Es ist 4 Jahre schon her, würde ich sagen, oder? 4? 3 oder 4? Ne, 4 Jahre mindestens. Ja, ja, ich glaube 2016. Auf jeden Fall ist es noch im Kopf drin, es ist noch relativ frisch im Gedächtnis. Ja. Also was vergisst man auch nicht. Wenn man dort ist, denkt man dran. Ja, wundert mich, dass dann trotzdem der Weihnachtsmarkt da durchgezogen wird, aber richtig, wir dürfen uns von sowas nicht beeinflussen lassen. Ja, ganz genau. Und was die Weihnachtsstimmung angeht, glücklicherweise werden einige große Prachtstraßen in Berlin, wie zum Beispiel der Kudamm und der Tauentzien, nach wie vor relativ festlich beleuchtet. Nicht ganz so umfassend, nicht ganz so umfangreich wie in den vergangenen Jahren, weil man auch ein bisschen Strom sparen möchte. Aber ja, ein wenig Weihnachtsstimmung wird da schon verbreitet. Ja, zu Hause kann man es jetzt nun auch machen. Die Weihnachtsstimmung verbreiten. Das geht auch, genau. Also am 19. Dezember 2016 war der Anschlag. Kann mich noch sehr gut dran erinnern. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ja, erinnert man sich nicht gern dran, aber mir ist es auch noch sehr gegenwärtig, ja. Ja. Also bei mir war es ein bisschen makaber. Ich habe vorher eine Comedy-Sendung geguckt und als die fertig war, habe ich umgeschaltet und dann habe ich, also die war aufgezeichnet, ne? Als ich dann umgeschaltet habe, ja, kam ist überall natürlich. Ist das Lachen im Hals stecken geblieben? Richtig, also das war schon sehr übel, der Abend, ja. Der ging unter die Haut. Ja, aber wir wollen ja heute über schöne Dinge reden. Richtig. Gut, Corona-Lockdown-Light ist jetzt auch nicht gerade schön, aber es ist unser Leben, würde ich mal sagen. Ja, okay, dann darf ich gleich, ja, René, da war noch eine Meldung. Genau, bevor wir zu Corona-Light kommen und wir über Schönes reden wollen, ist euch was aufgefallen in meinem Gesicht? Ja. Der November ist vorbei. Die Pumpelbremse ist weg. Und ich wollte dazu nur noch kurz eine Story erzählen, weil also ich habe es tatsächlich, ich wurde von allen Seiten gedrängt, diesen Oberlippenbart zu entfernen, den ich mir habe im November zur Dekoration stehen lassen. Zur Dekoration. Und du wolltest dich einfach mal als Walross verkleiden, so sieht's aus. Ich wollte es einfach mal. Als Jean Pütz. Einfach mal machen. Weißt du? Ja, und auf jeden Fall, ich habe ihn dann natürlich auf viel Drängen hin pünktlich zum 1. Dezember abrasiert. Ich habe heute ist der 2. Dezember, habe heute einen Anruf bekommen. Und da wurde ich gefragt, hey René, hast du den Bart noch? Ich sage, nee, den habe ich abrasiert gestern. Und dann sagt er, was? Scheiße. Wir brauchen dich mit Bart. Da ist ein Dreh jetzt irgendwann nächste Woche, glaube ich. Und da wurde halt mein Erscheinungsbild schon fest eingeplant. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ach, es gibt doch Maskenbildner, die kriegen auch das hin. Ja. Ja, mal gucken. Und was mich ein bisschen erschüttert hat, also ich kann nicht so viel erzählen, kann nur so viel sagen, das ist für eine Marketingmaßnahme, also es ist kein Film, keine Netflix-Serie oder irgendwas. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich fange erstmal ein bisschen kleiner an. Ne? Offener Kanal oder so. Ja, und auf jeden Fall, ne, dann sagte ich, naja, aber ich kenne jemanden, der hat so einen relativ zügigen Bartwuchs, vielleicht kann man den ja nehmen. Und dann kam als Antwort nur, ja, nee, wir brauchen schon jemanden, wo man der schon so ein bisschen vom Leben gezeichnet ist. Très charmant, deine Kollegen. Ja. Aber das ja. Bist ja auch ohne Bart, ist doch okay. Riecht offenbar ja, weil die Nummer steht. Ja. Ja, oh mein. Ja, also nur noch kurz zur Erklärung. Ja, November ist ja jedes Jahr ein Aktionsmonat, um auf Männerkrankheiten aufmerksam zu machen. Also gerade Krebs, ne? Was war das? Genau. Prostata, Hodenkrebs. Und ja, da ist René immer mit dabei. Da bin ich immer voll mit dabei, genau. Ja. Die Chance, mir heimlich einen Bart wachsen zu lassen. Ja, finde ich gut. Also eine gute Aktion. Ne? Und es funktioniert dann eben auch, wenn ich dann angesprochen werde von Familienmitgliedern, meiner Mutter, meiner Partnerin und die dann sagen, oh, was soll denn das mit dem Bart? Dann sage ich immer, Movember. Der ist, um auf Hodenkrebs, Prostatakrebs und andere Dinge aufmerksam zu machen. Und da siehst du, das System funktioniert. Ja. Tada. Hat man ja ausführlich besprochen. Ja, aber Marc und ich müssen wir ehrlicherweise sagen, mehr als 3 Tage hält so ein Bart nicht. Nee, weil dann beginnt er zu nerven und zu jucken und zu pieken und er riecht komisch. Richtig, er hat die ganzen Essensreste da drin. Er wächst in die Nase rein. Richtig. Wie man muss ein Bart auch pflegen. Warum? Ja, siehst du mal. Mädels, seid froh, dass ihr das Problem nicht habt. Nein, ja. Aber es ist ja auch kein Problem, René, weil man hat ja Kontaktbeschränkungen, Abstandsregeln. Und das wenn war man ganz sich, gut. Wenn man sich virtuell sieht, dann umarmt man sich ja nicht und dann kratzt es auch nicht. Ja, das war tatsächlich auch mit dem Mundschutz. Das heißt, ich wollte jetzt gerade ein abfälliges Wort sagen, aber mir fällt gar keins ein für einen Oberlippenbart. Dieser wunderschöne Bart auf meiner Lippe war ja nur 50% meiner Zeit zu sehen. Also erstmal, weil man nur drin hockt, dann, wenn man immer den Mundschutz auf hat. Ja, und dann hat man ja kaum soziale Kontakte. So ist es. Da kommt eins zum anderen. Ja. Ist doch verrückt, oder? Ja. Ja, ja, so sieht's aus. Gut, Barthaken dran. Leute, ja. Bevor wir uns hier irgendwie in Smalltalk verlieren, wir sagten ja, wir wollen uns auch über ein paar nette Sachen unterhalten und eine Kleinigkeit ist mir heute vor die Füße gefallen, was eigentlich ja eine ganz tolle Sache sein sollte, nämlich der Mietendeckel, der greift ja jetzt in Berlin. Ich will das gar nicht so Deckel weit drauf. Ja, genau. Also ihr wisst Bescheid, Mieten wurden gedeckelt. Das heißt, irgendwie, es gibt eine Website, dort kann man irgendwie angeben, ich wohne da und da und ich bezahle so und so viel. Und dann rechnet das System das aus, ob du gegebenenfalls Mieten gedeckelt wirst. Und wir haben das einfach mal gemacht, aus purer Neugier. Und der meinte tatsächlich, ja, also tatsächlich, bei euch müsste ein bisschen was reduziert werden von der Miete. So, und jetzt greift das ganze Zeug ja eigentlich. Und jetzt kam irgendwie doch tatsächlich unsere neue, nein, nicht, jetzt kam keine Rechnung vom Vermieter. Nein, der Vermieter hat abgebucht und er hat doch tatsächlich den regulären Betrag abgebucht. Das heißt, wir wurden nicht gemindert. Und da wollte ich euch jetzt mal fragen, bitte? Ist das ein großer Vermieter? Nein. Okay. Das ist eine ganz kleine Hausverwaltung und das ist jetzt auch nicht, ist kein Gesobau, Gewobag oder sonst irgendwas. Nee, das ist was Kleines, Feines. Aber dort frage ich jetzt einfach mal in die Runde an euch beide natürlich und auch an unsere Hörer. Wer hat diesbezüglich schon Erfahrung gemacht und könnte mir gegebenenfalls helfen? Weil wie verhält man sich, wenn einem einerseits irgendwie diese offizielle Website sagt, ja, müsste eigentlich gemindert werden bei dir und andererseits aber der Vermieter das nicht tut, könnte also zu einem Problem werden. Ich habe eine Meinung dazu, ja? Ja, bitte. Ich mache keine Rechtsberatung, weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne und Jura habe ich nur im Wikipedia mal nachgelesen, was das sein soll. Aber meine persönliche Meinung ist, du hast einen Vertrag mit dem Vermieter und nicht mit dem Erfinder des Mietdeckels und deswegen musst du das zahlen, was du mit dem Vermieter vertraglich geregelt hast. Du kannst natürlich, und da musst du aber jetzt wahrscheinlich Rechtsmittel einsetzen, sagen, dass der Vertrag Konditionen enthält, die nicht deutschem Recht entsprechen. Das wäre meine Vermutung. Du kannst ja einfach die Miete kürzen. Ne, das geht nicht, nein. Musst du schon irgendwie du brauchst natürlich irgendwie Rechtssicherheit, ja, bei dieser ganzen Geschichte einerseits. Andererseits, ja, das, wie gesagt, man hat überhaupt keine Erfahrungswerte, man weiß überhaupt nicht, wie man sich da verhalten soll. Genau. Also ich weiß, ich habe im Sommer habe ich ein Schreiben von meinem Vermieter gekriegt mit der Information zu meiner Wohnlage, zu meiner ortsüblichen Miete. Das war genau in Bezug auf den geplanten Mietendeckel. Und das haben die Großen gemacht. Genau, und da ist noch Luft nach oben sozusagen. Mhm. Also da hat er mich angeschrieben, aber er hat auch nur, da stand auch nur, bei Fragen und so soll man sich an den und den wenden und mehr stand da jetzt auch nicht drin. Ne? Und ich habe aber irgendwie gehört, es gibt ja in vielen Mietverträgen diese sogenannte Schattenmiete. Und im Frühjahr nächsten Jahres wird wohl erst, ich glaube, das Bundesverfassungsgericht oder so darüber entscheiden. Und ich weiß jetzt nicht, was jetzt genau damit gemeint ist, wenn die sagen, der Mietendeckel gilt jetzt, was es bedeutet. Das ist eine Richtlinie für einen Vermieter. Das ist einfach eine Richtlinie für einen Vermieter, würde ich sagen. Ja, aber wenn halt schon die Webseite sagt, das ist eigentlich zu viel, was du zahlst. Ja, sagt die Webseite nicht, was man tun soll? Ja, vielleicht hat die da so eine FAQs. Hast du da mal gelesen? Ich werde das natürlich noch mal checken. Aber ich dachte mir, ich gehe mal erstmal den Weg des geringsten Widerstandes und frag mal jemanden, der sich potenziell auskennt. Genau, ja. Und das seid ihr. Ne? Also wenn ihr da Ahnung habt, dann schreibt uns. Genau. Weil es gibt garantiert einige unserer Zuhörer, die das genauso interessiert, die möglicherweise auch betroffen sind. Ich bin aber auch der Meinung, dass das tatsächlich nur kleine Vermieter betrifft, dass die Großen sich da natürlich absichern. Weil wenn du so eine große Mieterschaft hast, da musst du ja mit rechnen, dass dann die Hälfte davon auf die Barrikaden geht. Da hast du gar keinen Bock drauf. Hm. Und ich habe nämlich auch, Stefan, so wie du, ich bin auch bei einem großen Vermieter. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt, wo der Mietdeckel ins Gespräch kam, das war vor Corona, einen Brief bekommen, wo drin stand, hier, so sieht's aus und Miete wird sogar hochgesetzt. Die haben alle reden über Mietdeckel und bei mir wurde die Miete dann hoch oder angekündigt, hochgesetzt zu werden. Dann kam aber Corona und dann bekam ich ein Schreiben, wo sie sagten, okay, wir haben jetzt hier gerade eine schwierige Situation alle zusammen. Wir sehen von der Mieterhöhung ab, die wir angekündigt haben und ja, war jetzt auch nicht viel. Ne? Ja, da weiß ja, was nach Corona kommt. Dann bin ich hier raus. Ja, aber wie gesagt, nochmal Tipp, Marc, schau mal auch beim Berliner Mieterverein vorbei. Der hat da, glaube ich, auch ganz gute Infos. Vielleicht hat die Webseite da schon alles, was du brauchst, weil der ist ja immer auch ein ganz guter Ansprechpartner, der Mieterverein. Alles klar. Das soll jetzt keine Werbung sein. Für den Mieterverein, gesagt, doch unbedingt. Ja. Warum soll man den nicht bewerben? Ja, ist ja eine super, super Organisation, finde ich. Kann man ruhig mal erwähnen. Ne? Ja, aber... Also lohnt sich nur für Leute, die gerne Stress mit ihrem Vermieter haben. Ja. Und wie gesagt, noch zum Abschluss, also Schattenmiete, ein super spannendes Thema. Da könnte man auch ausholen. Das ist so krass, was sich Vermieter ausdenken. Aber egal. Meine Frage ist damit erstmal erschöpfend beantwortet und wir können fortfahren. Wir drücken dir die Daumen. Ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, wir drei sehen uns ja jetzt auch hier gerade im Chat, schon seit dem Frühjahr, immer nur online, unser Podcast, weil wir einfach nicht rausgehen. Wir sollen nur drinbleiben nach Möglichkeit, nur notwendige Sachen draußen machen. Das werden wir auch so halten, erstmal. Na? Ich habe im Internet einen Post gesehen von jemandem, also einen Zettel, da stand, sie müssen zu Hause bleiben und dürfen die Wohnung nicht verlassen, außer zum Arbeiten. Also da wurde jemand, also ich fand den Zettel komisch, ich weiß nicht, ob sowas wirklich ausgestellt und rausgeschickt wurde, da wurde jemand offenbar in häusliche Quarantäne versetzt, aber zum Arbeiten durfte er das Haus verlassen. Nein, dann ist ja keine häusliche Quarantäne. Nee, ein bisschen ganz komisch. Also sowas hatten wir auch im Frühjahr beim ersten Lockdown, einfach nur den Appell, die Wohnung nur zum Arbeiten, Einkaufen und ansonsten nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Da gab es ja auch noch diese Initiativen bei den Fernsehsendern, wo immer oben stand, wir bleiben zu Hause als Hashtag. Vielleicht erinnert ihr euch noch? Ja. Gefühlt hat man seitdem war es mehr Lockdown gehört. Als jetzt. Ja genau, richtig. Also gefühlt ist jetzt ein bisschen entspannter. Aber ich glaube, wenn man sich die Zahlen anguckt, die ja mehr als doppelt so hoch sind, viel krasser, sollte es eigentlich sogar ein bisschen krasser sein von den Maßnahmen her. Aber ich denke, das kommt über Weihnachten, weil die Bundesregierung hat ja auch gesagt, diese Zeit zwischen, also die Weihnachtsferien sozusagen, sollen ja die Firmen möglicherweise auch dafür nutzen, um zum Beispiel Betriebsferien oder die Leute nach Hause zu schicken. Das wird, glaube ich, dann wieder so ein Wir-bleiben-zu-Hause-Thema. Gehe ich mal von aus. Aber deswegen, darüber wollte ich ja gar nicht reden, sondern eigentlich sollte der Stein des Anstoßes die Möglichkeit sein, wie macht man denn jetzt Weihnachten? Also Berlin zum Beispiel hat ja ganz krasse Beschränkungen, 5 Leute maximal, Brandenburg hat wieder 10, die meisten Bundesländer halt auch. Also wenn man zu 10 in Brandenburg feiert, ist es nicht so schlimm, als wenn man zu 10 in Berlin feiert. Ist letztendlich, kann man da auch wieder drüber nachdenken, aber... Ich glaube, das Virus sieht das alles völlig anders. Ja, dem Virus sind die unterschiedlichen Regelungen völlig egal. Genau. Und mir sagt der gesunde Menschenverstand, versuchen wir Kontakte zu vermeiden, auch im familiären Bereich. Und ich bin sehr glücklich darüber, vermelden zu dürfen, dass ich es in der Familie bei mir durchgesetzt habe, dass wir das Weihnachtsfest auf 4 Wochen irgendwie gespreizt bekommen. Auf 4 Wochen? Ja, diesen Sonntag. Jedes Wochenende triffst du jemanden. Ja, genau. Jetzt am zweiten Advent fängt das an. Das hört sich für mich immer an wie der Unterschied zwischen Parallel- und Reinschaltung. Also was ist denn, ob ich jetzt 10 Leute gleichzeitig treffe oder hintereinander weg, ist das nicht dasselbe? Nein. Es liegen ja Tage dazwischen. Eben, in denen kann sehr viel passieren. In denen kannst du dich anstecken, in denen kann irgendwas ausbrechen und du kannst rechtzeitig darauf reagieren und das nächste Treffen absagen. Okay. Und ich möchte mal einen aktuellen Fall aus dem Freundeskreis anmerken und der vielleicht auch nochmal verdeutlicht, wie wichtig das ist, die Kontakte zu reduzieren. An Tag A hat sich Person A mit jemandem getroffen, an Tag B hat sich die Person mit jemand anders getroffen und an Tag C wurde festgestellt, die Person am ersten Tag, mit der sie sich getroffen hat, wurde positiv getestet. Und das bedeutet natürlich, dass die weiteren Personen jetzt natürlich Bedenken haben, oh, was könnte jetzt passiert sein? Und das ist halt das Problem. Also nach Möglichkeit Kontakte reduzieren und dieselben Leute nach Möglichkeit treffen und nicht sozusagen den Kreis irgendwie vergrößern, das ist natürlich gefährlich. Und das ist auch die Gefahr an Weihnachten, wenn man sich mit selbst mit der Familie, mit Freunden, Verwandten trifft, du weißt halt nicht, wo die vorher waren. Und da hat Marc völlig recht, das unterschreibe ich sogar. der normale oder der gesunde Menschenverstand sollte halt auch wirklich dies Jahr sagen, kein großes Zeug draus machen. Weihnachten ist Weihnachten. Klar, ist schade, aber umso schöner wird es dann halt nächstes Jahr, wenn, also hoffentlich nächstes Jahr. Ja, da erinnere ich an Marx sein Zitat vom letzten Mal. Welches da lautete? Die Anzahl der Fragen ist größer als die Anzahl der Antworten. Nein, das zweite Zitat. ich komme nicht drauf. Marc, du? Nein. Ne, du hast doch gesagt, wenn man jetzt, dies Jahr sich einschränkt, Dann kann man nächstes Jahr aus dem Vollen schöpfen. Genau, so ja, in die Richtung. Das hoffe ich natürlich. Nicht, dass wir da jetzt hier falsch liegen. Ne? Aber wir wollen jetzt ja positiv denken. Ich frage mich gerade, gab es ein ähnliches Ereignis wie Corona? Oder wie lange liegt das zurück? Ist es jetzt tatsächlich so, dass wir in einer Generation nehmen oder dass wir etwas miterleben, was im hohen Maße einschränkend und negativ ist? Oder hat so jede Zeit irgendwie so ein Event. Also ich meine, wir hatten 9-11 zum Beispiel, aber da muss man ja sagen, da waren wir jetzt nicht unmittelbar betroffen. Das hat ja nichts mit Krankheit zu tun. Jetzt in unseren Breiten, spanische Grippe, okay, das war noch vor dem Ersten Weltkrieg, dann kam der Erste Weltkrieg, dann kam der Zweite Weltkrieg. Ich meine nicht mal Krankheiten, sondern wirklich so, wo man sagt, oh Gott, das ist eine Zeit, da mussten wir richtig uns zusammenreißen. Ähnlich wäre eine Wirtschaftskrise zum Beispiel, ne? Oder keine Ahnung, irgendwas, wo man. Also hier in Europa waren es hauptsächlich die Kriege, würde ich mal sagen. Meinst du, das ist für uns das einschneidendste Event nach dem Zweiten Weltkrieg? Ja. Negativ einschneidend, negativ einschneidend, weil wir hatten natürlich auch Mauerfall, ne, was ja auch große Ereignisse gewesen sind, aber ich meine jetzt wirklich negativ. Ja. Also wir direkt betroffen sind natürlich genau, auch. Genau, richtig. Ne? Wir hatten extrem ja auch Flüchtlingskrisen und so, ne? Da sind wir aber nicht direkt betroffen von. Jetzt ist ja wirklich jeder betroffen in irgendeiner Hinsicht, ja. Ja, also klar, wenn ich mich so an die Vergangenheit erinnere, wie du schon sagst, also Mauerfall war ein großes Event. Sehr aber positiv. Positiv, ne? Dann kam 2001, ne? Da hatten wir ja zusammen Ausbildung. Und das hat natürlich die Welt extrem verändert. Du meinst den Terroranschlag? Genau, und danach auch die weiteren Terroranschläge natürlich. Berlin, ganz klar, ne? Was wir vorhin gesagt haben, 2016, Breitscheidplatz. Und auch so eine Sachen, was ja ganz aktuell ist, wie gestern zum Beispiel in Trier. Da können wir mal einen aktuellen Bezug nehmen. Aber das ist halt jetzt schon öfter passiert. Ne? Und das sind auch so Sachen, wo man dann überlegt, was ist da los in der Welt? Also würde man selber auf so eine Idee kommen? Oder wieso kommen die Leute auf so eine Gedanken? Also das ist, glaube ich, das, was du aber auch nicht verhindern kannst. Gut, also ja. Corona schafft es in die Geschichtsbücher. Fertig. Ja, definitiv. Ja, es wird schon von einer Jahrhundertpandemie gesprochen. Genau, und Corona hat es ja auch in den Duden geschafft, glaube ich. Ne? Und das Unwort des Jahres ist doch auch Corona-Pandemie, glaube ich. Ne? Corona-Pandemie ist nicht das Unwort, sondern das Wort des Jahres. Ach so, ja, und richtig. Und dann auf Platz 2 oder so ist da auch noch so irgendein Wort, was damit Bezug auf Corona macht, ne? Ich gucke gerade mal, ob ich das irgendwie finde schnell. Aber wie gesagt, also das hatte ich nur jetzt die Tage gelesen. Oder ging es erstmal nur um den Vorschlag? Es kann auch sein, dass es nur um den Vorschlag geht. Weil hier steht auf der Wikipedia-Seite noch nichts dazu. Gut, ominum. Ja, so ist es. Nichtsdestoweniger freue ich mich auf Weihnachten. Und ich habe irgendwie mitgekriegt, viele scheinen sich dieses Jahr besonders auf Weihnachten zu freuen, schmücken mehr zu Hause als üblich, weil man eben ja da noch mehr rausziehen möchte, noch mehr Gemütlichkeit verbreiten möchte, einfach ein bisschen was Schönes in das Leben wieder zu bringen, weil alle so wahnsinnig genervt sind von Corona. Stefan? Ich habe eine Wortmeldung, genau, ich muss mich korrigieren. Natürlich, ihr habt ja gesagt, das Unwort des Jahres steht noch nicht fest, aber Corona-Pandemie ist das Wort des Jahres vor Lockdown und Verschwörungserzählung. Verschwörungserzählung, okay. Jetzt können wir weitermachen. Was? Marc, wir wollten dich nicht unterbrechen. Habt ihr aber! Ey, okay. Krass da aus! Alles ja, da gut. Kann ich mich ja auch dran erinnern. Alles gut. Es wird alles gut, ne? Mach dein Türchen im Kalender auf, dann geht's ja wieder gut. Lasst mich doch mal einen kleinen Bogen schlagen zu einem potenziell nächsten Thema. Gerne. Nämlich Weihnachtspost wird man dann gegebenenfalls ja auch verschicken. Und der eine oder andere macht das vielleicht noch ganz klassisch analog. Er möchte einen Brief schreiben, handschriftlich vielleicht noch. Und natürlich steht er dann vor dem Problem, ach herrje, jetzt habe ich das hier alles so schön verfasst. Und ich habe sogar noch einen Briefumschlag gefunden. Ja, jetzt muss ich die Scheiße auch noch frankieren. Ich habe eine Lösung. Ich auch. Ah. Ich schreibe einfach auf, Porto zahlt Empfänger. Tada, und somit kommen wir zum nächsten Thema. Ich mache es ganz anders. Innerhalb Berlin schreibe ich natürlich meine Adresse auf den Absender. Nee, Quatsch, den Empfänger als Absender und mich vorne rauf und mache ihn unfrankiert in den Briefkasten. Dann wird er nämlich zum Absender zurückgeschickt. Das ist auch eine clevere Idee. Das ist so fies. Die Leute von der Post haben dir doch gar nichts getan. Doch, bei mir sind schon Briefe abhanden gekommen. Bei mir auch. Also ich kann darüber gar nichts sagen, weil ich ja nicht weiß, was nicht angekommen ist. Ach so, was an dich geschickt wurde. Ja, okay. Ihr beide wartest doch dir unbedingt über das Porto-SMS. Richtig, es gibt Thema auch eine Variante. Richtig, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Also die Varianten, die wir jetzt so erwähnt haben, da sagt man sich ja, ja, auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Aber es gibt eine Variante seit 2002. Mhm. Die funktioniert wie folgt. Stefan? Porto-SMS. Nein, also aktuell gibt es eine Neuerung. Sag mal, wie es früher war. Nee, sag mal, wie es früher war. Wie es früher war. Die alte Variante von 2002 nicht mal kennen. Also ich kenne von 2002 keine Variante. Ich selber habe mal diese elektronische Briefmarke genutzt. E-Stamp oder so hieß, oder Stamp-It hieß der Dienst. Stamp-It, das habe ich genau. auch mal benutzt. Und da musste man im Browser im Prinzip nur die Adresse angeben. Das wurde in so einen Strichcode übersetzt und das hat man dann bezahlt und hat dann sozusagen das auf den Briefumschlag gedruckt. Dann sage ich mal die Variante, die ich von, also die ich selber auch nicht kannte. Und zwar, du schickst eine SMS, also sehr, sehr altmodisch, an irgendeine Postnummer mit dem Wort Brief oder mit dem Wort Karte, glaube ich. Oder Postkarte so. Oder so. Und dann bekommst du einen neunstelligen Code und den schreibst du auf den Briefumschlag. Und dir wird dann über die Mobilfunkrechnung das Porto abgezogen, ist 40 Cent teurer, als würde man das normal und herkömmlich machen. Aber hilft. Aber eigentlich finde ich es total Quatsch, weil du gehst zur Post und gibst da den Brief ab und bezahlst ganz normal. Aber ja, wer das nicht hinkriegt. Ja, aber ich meine machen wir uns mal nichts vor. Der Briefversand heutzutage im Privatbereich ist, glaube ich, also bei den meisten Leuten deutlich reduziert. Und wenn man mal einen Brief schreibt, da kann man dann wahrscheinlich auch, wenn man keine Briefmarke hat oder findet, dann mal 40 Cent mehr fürs Porto ausgeben, oder? 40 Cent hier, 40 Cent da, kommt ganz schön was zusammen. Ja, ne, so viele Briefe schreibt man ja nicht. Oder schreibt ihr Weihnachtspost? Ja, also wir haben tatsächlich überlegt, dieses Jahr Weihnachtspost oder wieder Weihnachtspost zu verschicken. Ich darf es ja nicht verraten. Wie? Sonst geht der Wunsch nicht in Erfüllung oder was? Genau, richtig. Ich habe ja an Himmelfort gibt es ja diesmal nicht, glaube ich. Ne? Doch, was? Natürlich. Gibt es Himmelfort? Ja, klar. Haben die offen? Ja, vor ein paar Tagen habe ich im Radio gehört. Ich dachte, machen sie dies ja nicht wegen Corona. Auch ein Megatipp an alle, die es nicht kennen, Himmelfort. Ne? Also ich weiß jetzt, was schreibt man auf den Brief? Himmelfort und fertig? Ja, also an den Weihnachtsmann. Genau. Also Kinder können an den Weihnachtsmann schreiben und sogar kostenfrei. Also wir haben das auch schon gemacht. Kostenlosen Brief mit der Beschriftung Weihnachtsmann Himmelfort oder so. Ja. Und der wird tatsächlich beantwortet, ohne Scheiß. Du kriegst eine Antwort zugeschickt. Und ich habe mich mal mit der Story beschäftigt, wie es dazu kam. Und das war sehr interessant. Da hat ein Kind irgendwann mal tatsächlich einen Weihnachtsmann geschrieben. Eine Postmitarbeiterin sieht diesen Brief und sagt sich, oh, ist das süß. Und beantwortet den. Im Folgejahr waren es auf einmal 7 Briefe. Und dann sagt, okay, beantworten wir auch. Und hätte ich gewusst, dass wir darüber sprechen, hätte ich mich besser vorbereitet. Auf jeden Fall hat sich das exponentiell steigert. Sagt er jedes Mal. Ja. Und ja, mittlerweile ist es so, dass da eine Abteilung mit beschäftigt ist, diese Briefe zu beantworten. Das heißt, diese Weihnachtspost haben wir tatsächlich einer Postmitarbeiterin zu verdanken, die einfach mal sich ans Herz gegriffen hat und einem Kind die Weihnachtspost beantwortet hat. Und das ist draus geworden. Aber natürlich, liebe Kinder, der Weihnachtsmann bzw. die Helfer vom Weihnachtsmann beobachten euch ja das ganze Jahr. Also ihr kriegt auch sowas vom Weihnachtsmann natürlich. Und da zeigt sich wieder eines, die Moral von der Geschichte: Liebe und Freude sind das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt. Ja, ui, sehr schön. Tada, Amen. Sehr schön, sehr schön. Ja, aber diese zurück zur Porto-SMS, also mittlerweile gibt es ja das Ganze auch als App und da kann man das alles natürlich auch sehr übersichtlich machen. Das ist die Neuerung der Post aktuell. Ja. Na? Genau, also diese Weihnachtsgeschichte könnt ihr übrigens nochmal nachlesen. Das Ganze war 1984 fing das an mit dieser Post nach Himmelfort. 84? Und ab 1990 treffen bis zu 2000 Briefe am Tag bei der Deutschen Post ein. Mhm. Ja. Aber wir haben ja die Adresse jetzt genannt, wie ihr den Weihnachtsmann in Himmelfort erreicht. Wie ihr uns erreicht, das ist natürlich auch nicht unter den Teppich zu kehren. Das ist super wichtig. Wir antworten übrigens auch. Genau, wir schreiben immer persönlich zurück. Immer, jeder Einzelne von uns. Genau. Und wie das funktioniert, das erzählt euch der Marc jetzt. Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter podcast.juba.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Ach nee, das war ich ja. Es ist nicht ausreichend, dass man das jetzt einfach hört, das ist auch wurscht, wer es. Ja, genau. Ja, sind wir schon wieder drauf. Ja, ab zu U5. Ja, ist ja irre. Ja, wir haben ja was Neues auch noch in Berlin. Genau, man kann sein Geld nämlich für Briefmarken ausgeben, egal ob ganz klassisch in Papier oder in elektronischer Form. Man Geld, kann sein Geld, Post? Man kann sein Geld aber auch in BVG-Tickets investieren. Und das Gelb ist jetzt nämlich noch viel spannender geworden. Oh, was ja das Geheimnis dahinter ist, das verrät euch unser Experte für den ÖPNV in Berlin und Brandenburg, Stefan. Stefan ist schon ganz aufgeregt. Guten Abend. Ja, guten Abend. Wer redet denn noch vom BER, wenn wir jetzt das nächste große Ereignis in Berlin haben? Ey, ich hab's noch gesagt. Ich habe noch im letzten oder vorletzten oder vorvorletzten Podcast gesagt, Stefan, wenn der BER durch ist, worüber freust du dich denn dann? Ja, ich freue mich auf eine neue U-Bahn-Strecke. Und jetzt sagt mir, wer hat in seinem Leben schon eine Eröffnung vom Flughafen erlebt? Wer erlebt eine Eröffnung von U-Bahn-Strecken? Das ist doch die Verkehrswende. Gut. Das hat zwar unsere aktuelle Regierung in Berlin nicht zu verantworten, aber egal. Ja, am Freitag war es soweit oder wird es soweit sein, wenn ihr uns hört, ist die Strecke schon eröffnet. Es gibt eine neue U-Bahn-Strecke, ein neues Teilstück und damit ergeben sich ganz viele neue Möglichkeiten. Und bevor wir da ins Detail kommen, ich habe da nämlich etwas noch beizutragen, was gerne ich gerade gehört habe. Das ist etwas äußerst Negatives und ich dachte mir, wir handeln das am Anfang ab und dann kannst du wieder mit den ganzen positiven Sachen kommen, sodass die Leute dann das Negative vielleicht, nicht vergessen, aber dass es dann am Ende nicht mehr so schlimm ist. Also ich wollte es nicht am Ende raushauen. Und zwar folgendes, Studien haben belegt, dass so ein U-Bahn-Bau, der ist nicht gerade CO2-neutral. Irgendwie so viel CO2, wie dabei irgendwie verbraucht wird, das amortisiert sich quasi erst nach 100 Jahren U-Bahn-Betrieb. Wohingegen bei der Straßenbahn würde sich das CO2-technisch betrachtet schon nach 10 Jahren amortisieren. Das tut mir leid, ich fahre nämlich auch sehr gerne U-Bahn und mir ist es das wert und was in 100 Jahren ist, interessiert aber mich ehrlich da vielleicht mal gar nicht so. Du kommst ja aus dem Westen, du kennst doch ja keine Straßenbahn. Die war doch nur im Osten. Nein, pass auf. Jetzt, du hast vollkommen recht. Das ist auch immer so der Knackpunkt. Dieses Projekt war sozusagen schon sehr lange geplant. Wurde auch sehr lange gebaut. Das stimmt. Wobei man sagen muss, nur 3 Jahre Verzögerung. Wenn man es mit dem BR vergleicht. Von insgesamt 10 Jahren. Genau, 10 Jahre Bauzeit insgesamt. Und der Grund, warum es zur Verzögerung kam, war natürlich die Bodenbeschaffenheit. Weil wenn wir jetzt mal gucken, wir reden hier von der U-Bahnlinie 5 und die Archäologen. Und von der U-Bahnlinie 55. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen noch was. Das ist die Kanzlerbahn. Genau, und das war ja auch eine neu eröffnete Strecke zwischen Brandenburger Tor und Hauptbahnhof. Und das Stück zwischen Brandenburger Tor und Alexanderplatz, das ist quasi die neu gebaute Strecke. Wie viele Stationen? Das sind insgesamt, jetzt muss ich mal zählen, 1, 2, 3. Dazugekommen sind, ich glaube 3 oder 4 Stationen sind dazugekommen. Und zwar können wir ja mal gedanklich die Touristenstrecke unterirdisch abfahren. Also für alle Berliner und Nicht-Berliner, die schon mal hier waren, ihr kennt das garantiert. Vom Alex geht's weiter über das Rote Rathaus. Kleiner Funfact, hieß bis jetzt Berliner Rathaus, heißt aber jetzt Rotes Rathaus. Wer hat denn das Berliner Rathaus genannt? Die Bushaltestelle davor hieß bis jetzt Berliner Rathaus, weil Berliner Rathaus ist der offizielle Name. Rotes Rathaus ist umgangssprachlich. Mhm, okay. Der Berliner gibt doch seinen Gebäuden und Plätzen immer ganz gern Spitznamen. Ja. Man erinnere sich an die Schwangere Auster für das Kongresszentrum oder der Lange Lulatsch für den Funkturm, you name it. Ja, genau. Dann geht's weiter. Dann kommt nämlich die Spree langsam und das sieht man auch im Streckenverlauf oder wenn ihr dann damit fahrt, müsst ihr mal drauf achten. Dann geht's nämlich richtig weit runter. Dann kommt die Museumsinsel. Und da sind wir schon mittendrin im Touri-Hotspot, wenn Corona vorbei ist, da kommen die wieder alle. Allerdings wird diese Station erst im Sommer 2021 eröffnet. Das heißt, da fährt die U-Bahn erstmal durch. Warum? Weil der Bahnhof an sich ist fertig, nur die Infrastruktur oben drüber fehlt noch. Also der Ausbau muss noch gemacht werden. Genau, die haben den Eingang vergessen. Nein, war ein Scherz. Es fällt ja auch eine U-Bahn-Station weg, ne? Ja, kommen wir gleich zu. Okay. genau. Schneller. Meine U5 ist schon am Hauptbahnhof schon. Genau, pass auf. Dann kommt der neue Bahnhof, der neue Kreuzungsbahnhof unter den Linden. Den habe ich schon begangen, als er noch gebaut wurde. Du hast so eine Tour mal mitgemacht, ne? Genau. Genau. Eine coole Nummer. Da sind wir jetzt genau in dem Bereich, wo man auch immer als Touri mit dem 100er langfährt, zwischen Alex und Brandenburger Tor sozusagen. Bus. Und das Irre ist, wenn man jetzt da lang fährt, unter den Linden ohne Baustelle, ey, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da siehst du jetzt wieder den Flanierbereich in der Mitte cool. Von den Linden. Ne? Das ist halt wirklich schön, das hat man, glaube ich, Jahrzehnte nicht gesehen. Unter den Linden, ganz wichtiger Bahnhof, neuer Kreuzungsbahnhof, U5, ja. U6. Dafür muss leider bei der U6 der Bahnhof Französische Straße, auch ein sehr historischer Bahnhof, weichen, den gibt es dann nicht mehr ab 4. Dezember. Was macht man mit dem, weißt du, was man mit dem Eingang da macht und dem ganzen drumherum? Es gibt Vereine, die das gerne irgendwie als Museum oder so irgendwie hätten. Allerdings sagt die BVG, das geht nicht, ist ein Tunnel und da kann nichts gemacht werden. Deswegen werden die Eingänge weggemacht bzw. zugemacht und es wird statt Französische Straße an den Schildern das historische Nord-Süd-Bahn dort stehen, weil so hieß die U-Bahn früher. Das gilt für die U6, denn die U55, die U5 ist eine Ost-West-Bahn. Ja, sozusagen, ja, genau. Wie gesagt, unter den Linden, tolle Umsteigemöglichkeit und der nächste Bahnhof ist dann der Lückenschluss Brandenburger Tor, ist ja auch wieder ein Umsteigebahnhof zwischen U5 und der Nord-Süd-S-Bahn. Die wird René sehr viel nutzen, möglicherweise. Also für René ergeben sich ganz neue Möglichkeiten und für Marc auch. Also deswegen finde ich die Strecke toll. Und dann geht es halt in dem bekannten Stück weiter, was vorher die U55 war, Bundestag und Hauptbahnhof. Und da hat man auch wieder ganz coole Umsteigemöglichkeiten. Also aus meiner Sicht eine richtig geile Verbindung. Es gibt viel Kritik daran, aber ich finde eine super Entlastung für die S-Bahn auf dem Streckenabschnitt. Und tolle Verbindungsmöglichkeiten zwischen den östlichen Bezirken und der City. Also ich finde Nord-Süd wird gut verbunden. Ja. Also gerade die U6-Geschichte und auch Brandenburger Tor, was ein guter Umsteigepunkt ist, um nach Süden, in den Süden Berlins zu kommen. Und das Einzige, was mich an der ganzen Sache stört, ist, dass jetzt die schöne Linie U55, die kürzeste U-Linie, dass die nicht mehr existiert, weil das war echt ein Highlight gewesen in Berlin. Also habe ich auch immer als freiwilliger Touristenführer empfohlen, diese kurze Strecke zu fahren mit dem, ich glaube, war es ein Wagen? Ein Doppelwagen. Ja. Und der dann, wo der U-Bahn-Fahrer den ganzen Tag hin und her gependelt ist. Genau. Alle als sogenannter Minuten. Viertelzug. Ah, okay. Der Mark kennt sich aus im Nahverkehr. Weil die U-Bahn haben sechs Waggons im Großprofil und 8 im Kleinprofil. Übrigens für mich als Westberliner ist das ein alter Hut mit den nur 3 Stationen. Das gab es im Westen nämlich auch. Und zwar zwischen dem Kurfürstendamm, Uhlandstraße und dem dritten Bahnhof habe ich dann schon wieder vergessen. Ja. Was ist und das U1, U3? Nein, das ist die U4 und das ist jetzt dann wieder die kürzeste U-Bahnlinie Berlins. Das ist nicht die U4, ich meine die ehemalige U3. Ach so, da gab es noch eine andere, okay. Ganz genau. Interessant. Die hatte auch tatsächlich nur 3 Stationen und in den frühen 80ern, glaube ich, wurde die sogar testweise ohne Zugführer betrieben. Fuhr also vollautomatisch. Ja. Oh. Gibt es heute nur in anderen Städten, nicht in Berlin. No? War immer geplant für die U5, war immer geplant, dass die automatisch und alleine fährt. Genau, da gibt es auch Züge, aber ich glaube, da holen wir jetzt zu weit aus. Ich kann dir die Zugnummern sagen, die dafür in Frage kamen, wo schon Technik eingebaut war dafür. Ist aber nie dazugekommen. Müssen wir nach Nürnberg fahren. Da gibt es die vollautomatische U-Bahn. wenn die Zugnummern zu detailliert sind, dann möchte ich aber einen Fact, den ich weiß über öffentliche Verkehrsmittel. Habt ihr mal gesehen, dass an manchen U-Bahn-Wagen ein blaues Schild ist mit einem schwarzen Z drauf? Das ist ja ein alter Hut. Ja, aber vielleicht für einige unserer Zuhörer nicht. Ja. Und wenn ihr Angeberwissen haben wollt, dann jetzt die Löffel aufspannen. Bei diesem Wagen handelt es sich um sogenannte Zählwagen und die haben eine Vorrichtung oben in der Tür, wo sie die ein- und aussteigenden Leute zählen. Richtig. Wobei mittlerweile die neuen Züge haben, glaube ich, meistens so eine Zähleinheiten. Findet man auch immer weniger, dieses Z, glaube ich. Aber du hast völlig recht. Jetzt müsste mir nur noch sagen, wie teuer die Strecke war. Marc hat ja schon den Vergleich gemacht. U-Bahn-Ausbau, Straßenbahnausbau. Natürlich sehr aufwendig. Und dann noch unter das Spree durch, da muss ja alles vereist werden, dass das funktioniert. Aber ich kann es euch sagen, 530 Millionen. Donnerwetter. Also für 3-4 neue U-Bahn-Stationen ist das echt... Donnerkiesel. Was man mit dem Geld hätte alles machen können. Man hat was Gutes mitgemacht. Also ich finde es wirklich cool und ich finde es eine echt geile Strecke. Einmal vom Zentrum Berlins bis in den Osten, bis an den Rand des Ostens. Ja, ich finde es gut. Wovon fährt man da? Nach Hönow? Nach Hönow, genau. Ja, das genau, ist sogar Brandenburg. Also Hönow, ja, der Bahnhof liegt in Brandenburg, aber es ist tatsächlich noch keine C-Zone, gilt noch als B. Mhm. Genau, und noch ein Aspekt zum Thema Ausbau der U-Bahn. Es wird ja heftig diskutiert, ob man zum Beispiel von Rudow zum BER die U-Bahn verlängert. Aber das ist halt auch sehr kostspielig und wird viele Jahre dauern. Ne? Also ich gebe dir vollkommen recht, Marc, so eine Straßenbahnstrecke ist halt deutlich schneller und kostengünstiger und umweltfreundlicher gebaut als eine U-Bahn-Verlängerung. Ja, die ist aber auch im Weg. Die ist aber auch im Weg, ne? Muss man auch dazu sagen. Das kommt jetzt wieder drauf an, wie breit die Straßen sind, ja. Das stimmt, das kann auch ein Problem werden. Aber da tut sich Berlin voll schwer. Also das ist einfach. Ich glaube, da passieren jetzt gerade richtig gute Dinge. Mobilitätskonzepte werden da geschaffen. Ich habe gehört, Fußgängerüberwege werden jetzt völlig unbürokratisch und schnell in die Wege geleitet. Peinlich, ja, weil es irgendwie 18 Stufen gibt. Radwege von der Planung. Poppen überall auf. Ja, also. Da werden wir uns demnächst nochmal unterhalten, bin ich mir ziemlich sicher. Aber auf jeden Fall, ich freue mich auch auf die neue U-Bahn-Strecke. Ich bin sie schon gefahren. Ich werde sie für diesen Podcast hören. Ich werde sie auch. Ach so, ich werde sie auch fahren. Doch, Food Tour 2. Ich werde die Strecke bereits gefahren sein. Ja, warte mal. Wie heißt, nee, welche Zeitform ist? Der Bus ist pünktlich gekommen. Ist gar keine Zeitform, ist ja unrealistisch. Nee, es gibt, Bus kam perfekt. Was? Bus kam perfekt. Bus kam perfekt. Ach so. Ah, also schon im Bus kam perfekt. Bus kam perfekt. Ich dachte, die schon Lösung lautet Ägypten. Ägypten, ja, das ist immer die Lösung auf alle Dinge, die Antwort auf alles. Genau. Nee, 24 ist ja nur auf alles. Ich habe übrigens noch entdeckt, warum es der 4. Dezember ist bei der U-Bahn. Warum denn? Es ist der Tag der heiligen Barbara und die heilige Barbara ist die Patronin der Bergleute und Tunnelbauer. Also es hat ein bisschen was mit Aberglaube zu tun. Ist das Zufall oder tatsächlich so geplant? Sehr stark. Das ist also nichts, was unsere Hörer interessiert, leider. Hey, okay, ja, also. Ach so, Entschuldigung, es interessiert mich nicht, weil ich nicht abergläubisch bin. Das, ach so, okay. Okay. Da habe ich was du verwechselt. Glaubst, Verzeihung, liebe Hörer. Du glaubst an deinen Gott, ja, ne? Okay, René hat jetzt schon einen Witz angedeutet. War das ein fließender Übergang zum Witzbattle? Nee, oder? Gar nicht. Ich bin auch ohne Witzbattle lustig. Na, wenn du es sagst. Ja, wenn du dran glaubst. Ja, was haltet ihr davon, wenn wir zum Witzbattle umsteigen? Oder ist das für euch noch zu früh? Nö, ich bin soweit. Ja, ich auch. Witzbattle ist doch eine tolle Sache, oder nicht? Ja. Wir sind zwar im Lockdown light, aber aufs Witzbattle verzichten wir nicht. Ja, also ist auf jeden Fall schöner als eine Wurzelbehandlung. Genau, da musst du nicht zwei lange überlegen, ne? Ob ein Witzbattle oder Wurzelbehandlung. Habt ihr euch denn gut vorbereitet? Bestens. Das kam sogar synchron hier. Das ist ja wie Zwillinge, also wirklich. Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass in den letzten zwei Wochen wieder ein berühmter Komiker von uns gegangen ist oder eine Persönlichkeit, die sehr viele witzige Sachen gemacht hat. Karl Dall ist gestorben. Im Alter von 79 Jahren ist er quasi einem Schlaganfall erlegen. Genau. Und hatte der denn vorher schon mal einen gehabt oder hat der aus anderen Gründen so seltsam geguckt? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber der wird irgendwas gehabt haben, denke ich mal, ne? Ja. Ja. Deshalb habe ich meinen ersten Witz auch Karl Dall gewidmet, aber da kommen wir gleich zu. Ich würde sagen, wir eröffnen jetzt das Witzbattle in Folge 47 und der Marc darf wie immer hier loslegen. Ich bedanke mich. Sehr gerne. Ein Nilpferd kommt in eine Kneipe, kippt 5 Bier runter und kurz bevor es sich wieder zum Gehen wendet und zur Tür raus will, ruft der Wirt noch, Wahnsinn, ey, hier war ja noch nie ein Nilpferd. Und dreht das Nilpferd sich um und sagt, das wird doch nicht mehr vorkommen bei diesen Preisen. Sehr schön. Sehr gut. Ja, hier, das Konzept nur putzen, wenn Besuch kommt, weist so langsam seine Schwächen auf. Wegen Corona. Ja, definitiv. Das ist richtig. Da ist wohl was dran. Aber wolltest du nicht noch einen Witz erzählen? Ach, das war er schon. Okay. Jetzt der Karl Dahlwitz. Ja. Herr Ober, in meiner Suppe schwimmt ein Hörgerät. Wie bitte? Den kann man übrigens auch mit Gebiss machen. Aber okay. Da fällt mir ein, Stefan, Herr Ober, die Suppe stinkt irgendwie nach Schnaps. Geht der Ober einen Schritt zurück? Immer noch? Da fällt mir auch noch einer ein. Herr Ober, da schwimmt eine Fliege in meiner Suppe. Ja, aber nicht mehr lange. Sehen Sie die Spinne am Tellerrand? Fips Asmussen. Dann bin ich ja wieder dran, oder? Nee, das war jetzt nur so eingestreut. Ich mache jetzt regulär weiter. Die Herr Ober-Session. Der kleine Tim beobachtet einen Banker bei der Arbeit und nach einer Weile geht der Banker zu ihm hin und sagt, na Kleiner, willst du auch mal Bankkaufmann werden? Nee, sagt er, ich nicht, aber mein Bruder, der faule Hund. Oh, ja, der war gut. Sind die Philips Asmussen-Witze vorbei? Wird langsam wieder lustig. Oh, das, da, der das, Arme, das der wird ihm nicht gerecht. Grabe drehen, ja, genau. Ja. Okay, dann bin ich ja wohl dran. Also, wenn ich Pilot wäre, würde ich aus Versehen das Mikro anmachen beim Start und völlig erstaunt fragen, Und mit dem Jochen Schweizer Gutschein hier darf ich die Kiste ernsthaft fliegen? Also, Herr Ober, die Hörspannung. Es tut mir sehr leid, bei mir ist nur die Hälfte angekommen. Dann erzähle ich dir den mit später nochmal. Erzähl noch mal. Noch mal. Und also, wir schneiden es so, genau, als wenn wir das direkt gehört haben. Ja, bitte. Wenn ich Pilot wäre, dann würde ich aus Versehen das Mikrofon anmachen und dann beim Start völlig erstaunt fragen, und mit dem Jochen Schweizer Gutschein darf ich die Kiste hier tatsächlich fliegen? Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja, ja. Jetzt war auch lustig. Ja. Applaus, Applaus, Applaus. Genau, genau, genau. Sehr gut. Stefan, bereite dich vor, atme durch, ja, und los. Treffen sich zwei Freundinnen, sagt die eine. Mein Mann ist 2 Wochen nach der Hochzeit verstorben, sagt die andere. Na, dann muss der ja nicht lange leiden. Kenn ich. Ich mach mal gleich weiter, damit ihr erst gar keine Stille aufkommt. Eine Weinbergschnecke wird von einer Schildkröte ausgeraubt und dem Polizisten gegenüber seufzt sie, ach, das ging alles so schnell. Ja, okay, kleiner Kinderwitz. Ja, der ist gut. Ja. Es hören ja auch Kinder zu. Gut, dann möchte ich anknüpfen. Und zwar, ein Mann steht auf seinem Balkon und sieht eine Schnecke in seinen Blumen. Dann nimmt er die Schnecke und wirft sie runter. Und 2 Tage später klopft es an der Tür, er hat die Tür aufguckt, ist die Schnecke unten vor der Tür, steht die Schnecke an der Tür und sagt, sag mal, was war denn der eben? Ja, der ist echt super. Den habe ich von Kurt Krömer mal gehört. Klasse, ist auch ein cooler Kinderwitz. Wobei ich gerade dazu sagen muss, ich habe mich gerade so beim Lachen weggeschmissen, dass ich mein Kopfhörerkabel rausgezogen habe. Ich habe den Rest gar nicht verstanden. Aber zum Glück kannte ich den Witz. Ja, heute ist irgendwie der Tag so. Ich würde sagen, heute der ist Tag der technischen Panne. Witze dreimal erzählen muss. Schatz, ich habe dir eine Kopfschmerztablette aufs Kopfkissen gelegt. Ich habe doch gar keine Kopfschmerzen. Aha, aha. Okay. Du wolltest da etwas andeuten? Bitte. Dass der Herr möglicherweise ein amoröses Spielchen irgendwie geplant hatte und nur auf Nummer sicher gehen wollte. Oh ja, dann habe ich ihn verstanden. Dann habe ich ihn verstanden. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, wir haben einen guten Herr. Wie geht's noch mit einem kleinen Bonuswitz? Ja, von mir aus. Los, los, los. Also, ein älteres Ehepaar geht an einem Wunschbrunnen vorbei. Die Frau beugt sich darüber und wirft ein kleines Geldstück, eine Münze hinein, macht die Augen zu, drückt ganz fest die Hände aneinander und wünscht sich was. Und ihr Mann guckt so zu und sagt, boah, eigentlich gar keine schlechte Idee. So, nimmt auch eine Münze aus seinem Portemonnaie, beugt sich rüber und er fällt in den Brunnen hinein. Daraufhin sagt die Frau zu ihm, unglaublich, es funktioniert. Sehr schön. Okay, nee, ich hab einen Herr Oberwitz noch, ne, wenn wir schon dabei sind. Herr Ober, was macht denn eigentlich das Bier, was ich vor einer Dreiviertelstunde bestellt habe? 2,40 €. Okay, dann hab ich noch einen Kinderwitz, weil wir heute so gute Kinderwitze hatten. Ausflug in den Zoo. Da sagt der Junge, schau mal Papa, der hässliche Gorilla im Käfig. Darauf der Vater, sei ruhig, wir sind doch erst an der Kasse. Herrlich. Der Beste kam zum Schluss. Herr Ober, warum halten Sie denn mit Ihrem Finger meinen Schnitzel fest? Na, ich will nicht, dass es nochmal runterfällt. Wir sollten unbedingt weitermachen. Ich merke gerade, die werden wir sind gerade in Fahrt. Also ich hätte noch einen, aber ist egal. Na los. Samantha macht ein Kreuzworträtsel und fragt ihren Mann Helmfried, Schatz, Lebensende mit 3 Buchstaben? Und er so, Ehe. Okay, dann habe ich auch noch einen. Angeklagte vor dem Richter und der Richter fragt, Ihr Name? Hildegard. Ihr Alter? Der wartet draußen. Apropos Ober. Hildegard. Oma in Sauna eingeschlafen. Hildegard. Ja. Hier. Okay. Komm, Herr Ober, der Kaffee ist kalt. Oh, danke, dass Sie mir das sagen, mein Herr. Denn Eiskaffee kostet nämlich 50 Cent mehr. Boah, den hast du aus dem Archiv rausgeholt. So, und jetzt, liebe Hörer, hört ihr schon? Weg mit den Witzen. Wir sind sehr gut durch mit den Witzen. Geräusche im Podcast sind genial. sind echt genial. Herr Ober, in meiner Suppe schwimmt eine tote Fliege. Kann gar nicht sein, mein Herr. Tote Fliegen können nämlich nicht schwimmen. Wir sollten Schluss machen. Das Niveau sinkt ja schon wieder. Tut mir leid. Ich finde auch, bevor das hier alles ausartet, ich entschuldige mich mal im Namen meiner Podcast-Kollegen für dieses Chaos. Nein, alles gut. Also, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Was für eine Runde. Was für eine Stunde. Was für Themen. Oder? Freut euch darauf, uns in 2 Wochen wieder zu hören. In bester Geselligkeit. In bester Gesellschaft. René grinst sich hier eins ins Mikro. Marc schmunzelt ein bisschen. Also, danke an euch beide, dass ihr wieder dabei wart. Herr Ober, ist das eigentlich Kaffee oder Tee? Das schmeckt voll wie Lampenöl. Dann ist Kaffee. Unser Tee, der schmeckt nämlich nach Seifenlauge. Soll das Kaffee oder Tee sein? Ja. Wenn Sie naja, gut. Stefan, ich möchte mich deiner Verabschiedungsarie anschließen. Auch ich fand das eine sehr schöne Runde heute. Ja. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei wart. Genau. Wir wünschen euch 2 erfolgreiche und entspannte Wochen. Kauft ein paar Weihnachtsgeschenke, aber passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und wir hören uns in 2 Wochen gesund und munter wieder. Dann mit der letzten Folge vor Weihnachten. Oh. Ui. Ui. Also. Bis dahin, alle Gute. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Auf vielfachen Wunsch hört ihr uns ab sofort auch über Spotify. Und hier sind die Outtakes. Der Weihnachtspost. Ach, Mietendeckel steht hier auch. Den habe ich noch kurz dazu geschrieben. Echt? Bist davon betroffen? Ja, so wie es scheint. Neukölln. Diego Armando Maradona. Also René, nichts gegen deine Musik, aber die waren ja irgendwie zu langsam. Nee, alles gut. Ja, ja. Ich bin runtergegangen auf 90 Beats per Minute. Er hat jetzt seine langsame Phase. Ja, ich bin gerade in meiner langsamen Phase. Ich will was Peppiges. Ja, ich mache tatsächlich ruhig gerade, ja. Ja, siehst du, habe ich gemerkt. So, René, was schreibt deine Mutter? Hä, meine Mutter? Na, du liest doch gerade. Nein, du filmst gerade. Nee, ich filme nicht. Dann würde ich so machen. Ja, dann müsste ich ja auch nochmal meinen Weihnachtspulli zeigen. Aber nein, ich filme gerade nicht. Okay, geht gleich los, ja? Ja. Okay. Du kannst nochmal auf Toilette gehen. Was trinken? Toilette? Okay. Nochmal Nase putzen? Na, ich bin gespannt. Aber wir haben, glaube ich, eine pickepackevolle Sendung. Wir haben immer eine pickepackevolle Sendung. Pickepacke vollgepackt. Die Sendung ist immer voller als Harald Junke zu seinen besten Seiten. So ist es. Jungs, wir können in den KitKat-Club gehen ab Freitag wieder. Oh. Ja, die machen Corona-Tests. Hm, schön. Ja, die Clubbetreiber wollen das jetzt aufnehmen und ihre Clubs für Corona-Tests. Das ist die einzige Möglichkeit in der Stadt, sich komplett nackt testen zu lassen. Ja, und du solltest überlegen, an welchem Tag du zu dem Test gehst, was vorher gerade für eine Party war. Ach so, ich habe mal gehört, in den KitKat Club sollte man an bestimmten Tagen nicht gehen, weil klebten die Ledercoachen noch. Ja. Von Marc hast du es gerade. Ja. Da war noch, war das da. War noch Zeiten. Ich habe mich schon gewundert, woher ich Marc sein Gesicht kenne. Von damals, genau. Ja. Alles merken klar. Sie sich dieses Gesicht. Oder dieses. Sie werden es nie wieder vergessen, genau. Warte mal, was ist denn heute unser Thema eigentlich? Podcast Light? Warum heißt denn der Podcast Podcast Light? Hm. Wegen des Lockdown-Light. Das ist unser Leitthema heute. Ja, da ist jemand rasiert. Zumindest im Gesicht. Jetzt schon mal gut. Ja, richtig. Intimrasur ist auch ein schönes Thema für einen Podcast. Stefan? Ja? Dein Auftritt. Stefan, ich zähle dich runter. Okay. 5, 4, 3, 2. Klappe die erste. Und aus. Herr Ober, bestellt jetzt schon das 3. Mal bei Ihnen. Oh, das freut mich aber, dass es ihm bei uns so gut schmeckt. Herr Ober, können Sie was empfehlen? Ja, ein Restaurantwechsel. Oh. Kannst du in die Outtakes nehmen? Herr Ober, servieren Sie eigentlich auch Flaschen? Aber natürlich, wir bedienen hier grundsätzlich jeden. Okay, jetzt hat René hier sein Pulver verschossen. Ich hoffe es. Also siehst du, ihr habt im Podcast gar nicht meinen schicken Weihnachtspulli erwähnt. Nee, ihr seid dazu habe ich mich nicht getraut. Also ich mache mein Band Herr aus Ober. In 5, 4, Herr Ober. 3, 2, Herr Ober, machen Sie doch mal das Band aus. Tschüss. Herr Ober, ich möchte einen Fisch bestellen. Tut mir leid, Fisch ist heute gestrichen. Gut, dann nehme ich einen blau gestrichenen. Das ist total blöd, das ist ja nicht mehr witzig. Ja, wie? Das war's schon? Ach, irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.